Wow! Wow! Du You bist unglaublich! are amazing! Du kennst mich! We have the heart connection, Ich stell don't mal. Wir haben die Herzensverbindung, nicht wahr? You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, friends. Hallo Freunde. You talk to Daniel. Ich fragte Daniel. Daniel, do you know what is one of the nicest compliments that Debbie ever made me? Weißt du, was eines der schönsten Komplimente war, das Debbie mir je gemacht hat? Do you know? Weißt du es? You think you do? Well, tell me what you think. Do lado feminino. Wow! You are amazing! Du bist unglaublich! Du kennst mich! Oh, yes. We have the heart connection, don't Wir haben die Herzensverbindung, nicht wahr? You know, one day Debbie said to me, Eines Tages sagte Debbie, you are really in touch with your female side. Du bist gut verbunden mit deiner femininen Seite. Honestly, that was such a nice compliment. Ehrlich, ein wirklich schönes Kompliment. Let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. I just think it's a wonderful and fascinating way how God created male and female. Es ist wunderbar und faszinierend, wie Gott Mann und Frau erschaffen hat. It is so amazing that only a genius God could do that. So erstaunlich, dass nur ein genialer Gott so etwas tun kann. But a lot of people don't appreciate that. Viele Menschen wissen das nicht zu schätzen. So it's really interesting. When the Bible actually talks about God made a helpmate for Adam. Es ist sehr interessant, wenn die Bibel davon spricht, dass Gott eine Hilfe für Adam geschaffen hat. Do you know what the Hebrew meaning is? Weißt du, was das in Hebräisch bedeutet? The Hebrew meaning can be translated like something like this. Die hebräische Bedeutung kann folgendermaßen übersetzt werden. You take a bolt, you take a screw and you take a bolt and you put them together. Du nimmst eine Schraube und ein Gewinde und schraubst beides zusammen. You put those two together. Du schraubst sie zusammen. Those are two opposites that fit together. Es sind zwei Gegensätze, die perfekt zusammenpassen. So when God said, "I'm going to make a helpmate for Adam," He didn't say, "I'm going to make a slave for him that works for him." Als Gott sagte, wir werden eine Hilfe für Adam schaffen, meinte er damit keinen Sklaven, der für ihn arbeitet. He said, "I'm going to make an opposite that fits perfectly." Er sagte, ich mache ein Gegenüber, das perfekt zusammenpasst. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Frauen viel sensibler für das Übernatürliche sind. Well, I am a great opposer of two things. I mean, I'm an opposer of many things. Ich bin ein Gegner von zwei Dingen. Eigentlich bin ich ein Gegner von vielem. Actually, I'm pro things, but there are some things I don't like. Grundsätzlich bin ich für Dinge, aber es gibt Sachen, die ich nicht mag. I think feminism is evil. Ich denke, Feminismus ist böse. It's in reality destroyed the value of the woman. In Wahrheit zerstört er den Wert einer Frau. I can't stand it. Ich mag ihn nicht. Well, I'm as much against any kind of macho attitude. Ich bin aber auch gegen jede Art von Macho-Gehabe. Because I think it's very bad too. Ich halte auch das für schlecht. See, God for a purpose created men and women different. We are not supposed to be alike. Gott hat Männer und Frauen bewusst unterschiedlich geschaffen. Wir sollten uns nicht ähnlich sein. No, a woman is naturally so much more sensitive. Eine Frau ist vom Natürlichen her so viel sensibler. But a lot of people think this is, a lot of men think that's a weakness. Viele Männer denken, dass dies eine Schwäche ist. But do you know what I learned? Weißt du, was ich gelernt habe? I learned that your greatest strength will always be your greatest weakness too. Deine größte Stärke wird auch immer deine größte Schwäche sein. Think about this. Denk darüber nach. So one of my great strengths is. Eine meiner größten Stärken ist. That I'm just a very kind person. Meine Freundlichkeit. I think so. Ich denke schon. Am I? Bin ich es? Okay. Ja. Well, just wanna make sure. Ich will nur sicher gehen. But I think I'm a very kind person. Ich halte mich für eine sehr freundliche Person. Well, that's one of my great strengths. Eine meiner größten Stärken. And my great weakness is that over many years of my life I've allowed everybody to completely use and abuse me. Aber meine große Schwäche ist, dass ich es über viele Jahre erlaubt habe, diese Stärke zu benutzen und zu missbrauchen. Dass Personen abusassen und abusassen. So every single strength in us has to be balanced. Jede einzelne Stärke muss in Balance gehalten werden. We have a teaching in our mentoring group. In unserem Mentoring haben wir eine Lehre darüber, about the importance of balance everything in our life. Wie wichtig es ist, Dinge im Leben im Gleichgewicht zu halten. A lot of men, they only say, ah, wife is often so emotional. Viele Männer beschweren sich, meine Frau ist immer so emotional. They should say, it is so amazing, my wife is so in touch and so sensitive with the feeling. Aber sie sollten sagen, es ist wunderbar, wie einfühlsam und sensibel meine Frau ist. Because the great weakness that some of us consider in a woman, that she's very emotional. Denn die Schwäche, die einige von uns in einer Frau sehen, weil sie emotional ist, is in reality one of her greatest gifts. Ist in Wirklichkeit eine ihrer größten Gaben. She feels things that are going on. Sie spürt, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. What does it mean? Was meine ich damit? Because she's so sensitive, she is naturally much more inclined to feel the spiritual world. Weil sie von Natur aus so sensibel ist, neigt sie viel mehr dazu, die geistige Welt zu spüren. Think about this. Denk darüber nach. A woman feels when somebody is hurt. Eine Frau fühlt, wenn jemand verletzt ist. A woman feels when somebody is unwell. Eine Frau fühlt, wenn es jemandem schlecht geht. Listen, people. Hör zu. I'm going to talk just to the women now. To women? Just to women. Ich spreche jetzt nur zu den Frauen. Ladies, you need to be so thankful to God that you are so sensitive. Frauen, ihr müsst Gott so dankbar sein, dass ihr so sensibel seid. We men have to learn this from you. Wir Männer können das von euch lernen. God made you like this. Gott hat euch so geschaffen. So if you understand that this is a gift of God and it's not a curse. Ihr müsst verstehen, dass dies ein Geschenk und kein Fluch ist. If you understand that when you feel that your emotions get out of control. Wenn eure Emotionen außer Kontrolle geraten, dann seid euch bewusst. God has made you emotionally. You can learn by the Holy Spirit not to be controlled by emotion. Gott hat dich emotional gemacht, damit du vom Heiligen Geist lernst, dich nicht von ihnen kontrollieren zu lassen. Not deny the special precious gift that God put inside of you. Leugnet dieses besondere Geschenk nicht, das Gott euch gegeben hat. Now you can allow God to use that what he put inside of you. Dann gebt ihr ihm die Möglichkeit zu verwenden, was er in euch hineingelegt hat. Bring his love and his power and his miracles to the people in need. Seine Liebe, seine Kraft, seine Wunder zu den Menschen zu bringen, die es brauchen. You know, look at the difference between passion and compassion. Schaut euch den Unterschied zwischen Leidenschaft und Mitgefühl an. Male and female. Männer und Frauen. We were doing a whole week's conference in Sao Paulo, Debbie and me, years ago. We still lived in Goiânia. Debbie und ich leiteten vor Jahren eine einwöchige Konferenz in Sao Paulo. And we were driving along the street with the pastor who was driving. Wir fuhren gemeinsam mit dem Pastor, der das Auto lenkte, die Straße entlang. And I was sitting in the front and Debbie in the back. Ich saß vorne und Debbie hinten. And we were driving by a woman, I assumed it was the mother. Wir kamen an einer Frau vorbei, ich nehme an, sie war die Mutter. She was beating a little child. Sie schlug ein kleines Kind. Just beating, beating, beating, beating. Sie schlug es immer wieder. Instantly, Debbie and me reacted. Sofort reagierten Debbie und ich. Instinctively, without thinking. Instinktiv, ohne nachzudenken. I screamed in passion. I'm gonna grab that mother and pull her off the kid. Ich schrie leidenschaftlich. Ich will die Mutter packen und sie vom Kind wegziehen. And Debbie screamed, oh, the poor child. Und Debbie schrie, oh, das arme Kind. See, Debbie had compassion on the child and I had passion to save the situation. Debbie hatte Mitleid mit dem Kind und ich hatte die Leidenschaft, die Situation zu retten. See, we feel differently. Wir fühlten unterschiedlich. One has this feeling of, oh, I need to do something, there is a problem. Eine Frau hat das Gefühl, oh, ich muss etwas tun, es gibt ein Problem. Look at this. Schau. To release the supernatural, you will always need three things. Um im Übernatürlichen zu fließen, braucht es drei Dinge. A problem. Ein Problem. Then a source to fix the problem. Eine Quelle, um das Problem zu lösen. A channel through which this source can flow. Und ein Kanal, durch welcher die Quelle fließen kann. Women, listen to me. Frauen, hört mir zu. And men too. Und auch ihr Männer. Men, learn to be more sensitive to the spiritual world, please. Männer, lernt sensibel für das Übernatürliche zu sein. But women, listen to me. Und ihr Frauen, hört zu. Whenever you have this strong feeling of compassion, of something that connects you to a situation. Wann immer ihr diese starke Emotion des Mitgefühls für etwas habt, das euch mit einer Situation verbindet. Remember, it is God's invitation for you to be a channel to release this. Hier ladet euch Gott ein, sein Kanal zu sein, damit das Übernatürliche fließt. Don't get upset that you are so emotional. Ärgert euch nicht, dass ihr so emotional seid. Say, Lord, I thank you so much. Sagt, Herr, ich danke dir so sehr, you've created me the way I am. Dass du mich so erschaffen hast, wie ich bin. A sensitive person. Eine so sensible Person. I will surrender this to you to be used by you when I feel so emotional. Ich gebe mich dir hin, um von dir gebraucht zu werden, wenn ich so emotional bin. Can you say, eu me sentir assim, levada por essas emoções. And the Holy Spirit will teach you now not to be destroyed and led away by your emotions. Und der Heilige Geist wird dich lehren, dich nicht von deinen Gefühlen zerstreuen oder wegleiten zu lassen. But he will teach you to use that special sensibility that you get. Sondern er lehrt dich, diese Sensibilität richtig zu verwenden. I tell you what. Ich sage dir etwas. Debbie always knows when I'm not well. Debbie weiß immer, wenn es mir nicht gut geht. I can look at her eyes and I say everything is fine and she will say no. Ich schaue sie an und sage ihr, dass alles gut ist und sie sagt nein. She feels. Sie spürt das. I can't hide from her. Ich kann es vor ihr nicht verheimlichen. So I've been helping a lot of couples through adultery. Ich habe vielen Paaren bei Ehebruch geholfen. Many, many, many years I've helped many couples. Viele Jahre lang hatte ich viele Paare. And I have never found one where the woman didn't know it without having any outward sign or evidence. Ich erlebte keinen Fall, in dem die Frauen es nicht wussten, ohne dass es irgendwelche äußeren Anzeichen oder Beweise gab. Even everything was hidden. Auch wenn alles im Verborgenen war. When the whole thing blew up, the woman always says, you know, I felt it. I felt it. I just felt it. Aber als die ganze Sache aufflog, sagte die Frau immer, ich habe es gefühlt, ich habe es gespürt. Als sie ihren Ehemann damit konfrontierte, wunderte sich der Mann, wie kannst du es gespürt haben? She ignored her sensitivity. Und sie ignorierte ihre Sensibilität. Ladies, Frauen, be thankful that you are so sensitive. Seid dankbar für eure Sensibilität. Seid dankbar, dass ihr Dinge so tief empfindet. Lord, I surrender this beautiful gift of sensibility to you. Sagt, Herr, ich gebe dir diese wunderbare Gabe der Sensibilität. I will never look at myself and say, oh, why am I so emotional? Ich schaue niemals auf mich und sage, oh, warum bin ich so emotional? I embrace it as a gift from you. Ich umarme es, weil es ein Geschenk von dir ist. I surrender to you as a gift that the Lord please use. Und ich übergebe dieses Geschenk und sage, Herr, nutze du diese Gabe. Teach me to become a person. Lehre mich, die Person zu werden. When I feel that I'm sensitive to things around me, that I can be used by you to bring a change. Wenn ich fühle und ich sensibel bin für das, was um mich herum ist, dass ich von dir gebraucht werden kann, um eine Veränderung herbeizuführen. And men. Und Männer. Get more in touch with your female side like I did. Verbindet euch wie ich mehr mit eurer weiblichen Seite. It's fun. Das macht Spaß. Thank you for watching us. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Send it to your friends. Schickt es euren Freunden. Thank you. Danke.